Jacques le Fatalist et son Maître, Jakob und sein Herr. Ein Radioroman in 3 Folgen von Denis Diderot, für den Funk eingerichtet von Hans Magnus Enzensberger. Folge 3. Denke dir, lieber Zuhörer, einen Herrn, der mit seinem Diener, oder vielmehr einen Diener, der mit seinem Herrn durch Frankreich reist. Um sich die Zeit zu vertreiben, erzählen die beiden einander Geschichten. Der Diener war als junger Mann Soldat geworden, hatte bei einer Schlacht eine Knieverletzung erlitten und war auf dem Wege der Genesung. Aus seinen Abenteuern im Haus des Wundarztes, den er aufgesucht hatte, sollte sich eine Liebesgeschichte entwickeln. Das hört sich an wie ein Fortsetzungsroman. Es ist ein Fortsetzungsroman. Und zwar ein Roman, dessen erste Folgen du, lieber Zuhörer, bereits versäumt hast. Aber das hat nichts zu sagen. Denn was heißt hier Anfang, was heißt Ende, wo unsere beiden Reisenden selber stets in Gefahr sind, den Faden zu verlieren und finden ihn doch wieder? So, geneigter Zuhörer, wird es auch dir ergehen, wenn du ihren Unterhaltungen folgst. Stell dir vor, wie sie sich über Gott und die Welt unterhalten, während sie über Chausseen und Feldwege reiten, in Herbergen einkehren oder vor einem Unwetter Schutz suchen. Mach dir nichts draus, dass du den Anfang ihrer Geschichte versäumt hast. Richte dich behaglich in deinem Sessel ein. Jakob und sein Herr werden auch dir die Zeit vertreiben. Am Vormittag des anderen Tages klärte sich das Wetter auf. Hat es denn am Tag zuvor gehagelt oder geschneit? Einige Reisende brachten die Nachricht, dass die Furt wieder passierbar sei. Waren sie in eine Sintflut geraten? Vor der Tür des Gasthofes wimmelte es von Reisenden, die durch das böse Wetter aufgehalten worden waren und sich nun anschickten, ihren Weg fortzusetzen. Ich weiß nicht, von welchem Gasthof die Rede ist. Jakob ging in den Stall, um die Pferde zu holen, und sein Herr bezahlte die Wirtin sehr reichlich. Sie stand in der Tür und hielt ihr Hündchen im Arm, das sie streichelte, als wäre es ihr Kind. Was hat das Hündchen in diesem Roman verloren? Also wenn du mir immer ins Wort fällst, fragesüchtiger Zuhörer, wirst du umso weniger erfahren, je größer deine Neugier ist. Endlich gab man den Pferden die Sporen, grüßte einander und ritt von dannen. Jakob, was denkst du von der sonderbaren Liebe dieser Wirtin zu ihrem Hund? Sie wundert mich nicht. Haben Sie nicht bemerkt, gnädiger Herr, dass arme Leute, wenn sie auch selber kaum einen Bissen Brot haben, dennoch einen Hund ins Haus nehmen? Daraus folgere ich, dass jeder Mensch einem anderen befehlen will. So kommt es denn, dass jeder Mann auf der Welt seinen Hund hat. Der Minister ist des Königs Hund, der erste Sekretär der Hund des Ministers, die Frau ist des Mannes Hund und der Mann ist der Hund der Frau. Und immer so weiter fort. Wenn Sie, Herr, mich zum Schwatzen bringen, ob ich gleich lieber schweigen möchte, was allerdings, um die Wahrheit zu sagen, bei mir nicht oft vorkommt, oder wenn Sie mich, während ich gern schwatzen möchte, schweigen lassen, was bei mir äußerst schwer hält, oder wenn Sie von mir verlangen, dass ich Ihnen meine Liebesgeschichten erzähle und ich lieber von etwas anderem redete, oder wenn Sie mich unterbrechen, während ich meine Liebesgeschichten erzähle, bin ich dann etwas anderes als Ihr Hund? Jakob, Jakob, was redest du da? Du, der fortläuft, wenn ich ihn rufe, und der, wenn ich ihn fortschicke, herbeieilt. Du, der du schläfst, wenn du eilen sollst und polterst, wenn ich meine Ruhe haben will. Du, der du schwatzt, wenn du schweigen und schweigst, wenn du reden sollst. Du gäbest einen gar übel abgerichteten Hund ab. Befehlen Sie mir nur, meine Geschichte weiter zu erzählen, und Sie werden Wunders sehen, wie folgsam ich bin. Jakob? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Du bist in den Krieg gezogen, verwundet worden, auf dem Weg der Besserung. Man hat dich auf das Schloss meines Freundes d'Aiglon gebracht. Und die Botenfrau Jeanne hat ihrer jungen Tochter Denise, der hübschen Brünetten mit den schwarzen Augen, anbefohlen, für dich zu sorgen. Jedoch, ehe du fortfährst, sage mir eines. War Denise noch im Besitz ihrer Jungfernschaft? Was hustest du? Ich glaube schon. Und du? Oh, die Zeit war längst vorbei, wo die meine noch auf den Feldern umherschweifte. Dein Roman mit Denise war also gar nicht deine erste Liebesgeschichte? Warum nicht? Weil man die liebt, der man sie gibt. Wie man von der geliebt wird, der man sie raubt. Manchmal ja, manchmal nein. Und wie verlorst du die deine? Ich wette, du wurdest von irgendeiner unzüchtigen alten Vettel aus deinem Dorf in die Lehre genommen. Wetten Sie nicht, Sie würden verlieren. Oder von der Köchin deines Pfarrers? Sie würden wieder verlieren. Jetzt aber glaube ich, ich hab's. Das glaube ich nicht. Es war am Tag der Kirchweih oder zur Ostermesse. Es war weder Kirchweih noch war es zu Ostern. Du gingst in die Stadt. Ich ging nicht in die Stadt. Es stand dort oben, wo alles verzeichnet ist, was uns begegnet, so geschrieben, dass du in einer Schenke eine jener gefälligen Kreaturen treffen und dich betrinken würdest. Ich war nüchtern. Und was dort oben geschrieben stand, war nur, dass sie in die Sucht verfallen würden, immer zu raten und zwar immer verkehrt. So wie sie mich vor sich sehen, Herr, bin ich einmal getauft worden. Halunke, willst du mit dem Verlust deiner Junggesellenschaft bei dem Moment anfangen, wo du aus dem Taufbecken gehoben wurdest? Da kann ich ja lange warten, bis du zur Sache kommst. Ich wurde getauft, also hatte ich einen Paten, Meister Biegre, so hieß er, war der beste Stellmeister des Dorfes und er hatte einen Sohn, der ebenfalls Biegre hieß. Wir waren 18 oder 19, da verliebten wir uns beide in eine kleine Näherin namens Justine. Sie war nicht die grausamste, aber sie wollte doch auch einen Korb verteilen und dabei fiel ihre Wahl auf mich. Das ist wieder eine von den weiblichen Sonderbarkeiten, die gar nicht zu begreifen sind. Mein Pate, der Wagenschmied, wohnte in einem winzigen Haus, das aus zwei Räumen bestand. Unten war der Laden, oben ein Hängeboden. Biegre, der Vater, schlief unten, Biegre, der Sohn, oben. Wenn mein Pate des Abends fest eingeschlafen war, öffnete mein Freund leis die Tür und Justine stieg die kleine Leiter zum Hängeboden hinauf. Am Morgen, ehe der Vater erwachte, entwischte Justine so, wie sie gekommen war. Dieses muntere Hin und Her sollte aber bald gestört werden, so stand es dort oben geschrieben und so geschah es auch. Durch den Vater? Nein. Durch einen Rivalen? Nein, nein, Sie werden immer weiter raten, Herr, aber ich wiederhole es, immer verkehrt. Morgens ruhte mein Freund Biegre etwas länger als gewöhnlich in den Armen Justins. Da wurden die beiden durch ein lautes Geschrei von unten geweckt. Biegre! Verfluchter Faulpelz, es ist schon 6 vorbei. Willst du bis Mittag schlafen? Ich werde dir gleich Beine machen. Ich bin schon wach. Der Pächter wartet auf die Achse, die ich gepflegt habe. Lauf und bring sie ihm, sonst steige ich hinauf und schlag sie dir über den Schädel. Mit einem Satz war mein Freund aus dem Bett, sprang, die Hose in der Hand, die kleine Leiter hinunter und rannte mit der Achse auf der Schulter zum Pächter. Biegre, der Vater hingegen, machte sich unten im Laden an seine Arbeit. Nach ein paar Schlägen mit der Axt braucht er eine Prise Tabak, aber er kann seine Tabakdose nicht finden. Sicher hat sie dieser Spitzbube geholt, denkt er, steigt zum Hängeboden hinauf und sieht sich dort nach ihr um. Und Justine? Sie war in ihrem Schrecken unter das Bett geglitten und gab keinen Mucks von sich. Und Biegre, dein Freund? Lieferte seine Achse ab und kam zu mir gelaufen. Du musst mir helfen. Wenn mein Vater etwas merkt, jagte Justine aus dem Haus und ich sehe sie nicht wieder. Mach dir keine Sorgen, Biegre. Geh ein wenig spazieren und ich werde dich aus deiner Klemme befreien. Nur eins verlange ich. Lass mir ein wenig Zeit. Du musst mir helfen. Sie lächeln, Herr. Was finden Sie dabei? Nichts. Ich ziehe mich an und laufe zu seinem Vater. Guten Morgen, Jakob. Woher kommst du? Was willst du so früh am Morgen? Woher ich komme, das kann ich dir nicht sagen, aber wie ich mich nach Hause schleichen soll, ohne dass mein Vater etwas merkt, das weiß ich nicht. Ah. Du hast die Nacht woanders zugebracht. Und mein Vater versteht in diesem Punkt keinen Spaß. Er hat ganz recht. Aber frühstücken wir erst einmal. Bei einer Flasche Weißwein wird uns schon etwas einfallen. Mir ist nicht danach zumut. Ich kann mich ja vor Müdigkeit kaum auf den Beinen halten. Du bist wohl nicht zum Schlafen gekommen. Hoffentlich war sie hübsch. Hör zu. Mein Junge ist fort. Steig einfach auf den Hängeboden und wirf dich auf sein Bett. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ich steige hinauf, ziehe mich aus, hebe die Decke auf, taste überall herum. Nirgends eine Spur von Justine. Ich bücke mich, greife unter das Bett, stoße auf einen ihrer Arme, ziehe sie an mich. Sie kommt zitternd unter dem Bett hervor. Du wirst mich doch nicht verraten, Jakob. Ich umarme sie, beruhige sie und mache ihr ein Zeichen, dass sie sich aufs Bett legen soll. Sie ringt die Hände. Wenn er uns hört, wenn er heraufkommt. Nein, nein, beruhige dich, sei still. Leg dich nieder. Verräter, Schurke! Weißt du, was für ein Verbrechen du im Begriff bist zu begehen? Ich weiß nicht, ob es ein Verbrechen war, aber ich weiß, dass ich ihr nichts Böses tat und sie mir auch nicht. Zuerst wich sie mir aus, aber ich stellte mich, als wollte ich das Bett verlassen und etwas hinunterrufen. Ich hätte dich nicht für so gemein gehalten. Aber versprich mir wenigstens eins. Was? Dass Bikre nichts davon erfährt. Du hast es ihr versprochen und alles ging sehr gut. Und dann noch einmal sehr gut. Und dann noch einmal sehr gut? Es ist genauso, als wären sie dort gewesen. Inzwischen war mein Freund Bigger ungeduldig und mürrisch um das Haus herumgestreift und als er mich nirgends sah, kam er nach Hause. Wo warst du denn so lange? Da nimm diese Felge und mach sie fertig, aber draußen auf dem Hof. Warum draußen? Weil du sonst mit deinem Hämmern deinen Freund Jakob aufwecken würdest. Jakob? Ja, er ist oben auf dem Hängeboden und ruht sich aus. Jakob. Wohin willst du? Lass den armen Teufel doch schlafen. Das alles hast du mit angehört? Und Justine auch? So wie sie mich jetzt hören, Herr. Und was tatest du? Ich lachte. Und Justine? Sie raufte sich die Haare. Jakob, du bist ein Barbar. Nein, Herr, nein. Ich habe Gefühl, aber ich spare es mir für eine bessere Gelegenheit auf. Inzwischen hatte ich mich angezogen und war hinuntergestiegen. Das hat dir aber gut getan, Jakob. Du hast den Schlaf gebraucht. Als du kamst, sahst du ganz bleich aus und jetzt bist du rot und frisch wie ein Apfel. Bigre, mach eine Flasche auf, wir wollen frühstücken. Hast du Hunger, Jakob? Allerdings. Esst und trinkt. Ich habe keinen Durst und keinen Hunger. Ich kenne dich gar nicht wieder, mein Sohn. Da muss diese Justine dahinter stecken. Entweder sie hat dich versetzt oder du hast sie mit einem anderen überrascht und nun lässt du den Kopf hängen. Ich glaube, du hast es erraten, Pate. Jakob, lass deine Witze bleiben. Prost, trink mit uns, mein Freund. Du betrübst dich wegen einer Kleinigkeit. Ja, trink mit uns, mein Sohn. Aber er warf mir ein paar Blicke zu, als wollte er mich umbringen. Und wie ging die Geschichte zwischen deinem Freund und Justine aus? Wie soll sie ausgegangen sein? Er war wütend, sie noch mehr. Sie weinte, er war gerührt. Sie schwor ihm, ich sei der treueste Freund, den er je gehabt hätte, und ich schwor ihm, sie sei das anständigste Mädchen im Dorf. Er glaubte uns, bat uns um Verzeihung und alles endete im schönsten Frieden. Und nun sagen Sie mir, Herr, warum Sie diese Geschichte unbedingt hören wollten? Um die Frauen besser zu kennen. Hatten Sie diese Lehre nötig? Um die Freunde besser zu kennen. Die haben einander zu allen Zeiten gegenseitig angeführt. Und so wird es auch in alle Zukunft bleiben. Jakob hat recht. Es ist doch immer dasselbe. Diese ewigen Liebesgeschichten, lieber Zuhörer, was hast du eigentlich davon? 2, 3, 4 davon habe ich dir schon erzählt und du hast immer noch nicht genug. Allerdings, ich möchte, dass du mir zuhörst. Also muss ich mich nach deinem Geschmack richten. Und solange du lebst, hat man dich mit lauter Liebesgeschichten gefüttert. Mich wundert's, dass du dieser Diät nicht überdrüssig wirst. Du und Jakobs Herr, ihr seid einander in diesem Punkt sehr ähnlich. Nur ein Dummkopf, Jakob, könnte aus deinen Erzählungen kein Vergnügen und keine Belehrungen schöpfen. Also fahre fort und sage mir, wie deine Erziehung weiterging. Das war bei einer Hochzeit. Man hatte mich bei Tisch zwischen die beiden ärgsten Witzbolde des Dorfes gesetzt. Die aber hielten mich für einfältiger, als ich war. Sie machten allerhand Scherze über die Hochzeitsnacht. Ich aber stellte mich, als verstünde ich nicht, was sie meinten. Sie lachten mich aus. Und ihre Frauen riefen vom Ende des Tisches herüber: Was gibt es denn zu lachen da unten? Dieser Jakob ist so komisch, ich werde es dir heute Nacht erzählen. Während ich still in meinem Bett liege, erzählen die beiden Spaßmacher ihren Frauen die unglaubliche Tatsache, dass ich mit meinen 22 Jahren noch so ahnungslos in den Dingen der Liebe sei, als wäre ich eben zur Welt gekommen. Die beiden Frauen hörten sich das an und dachten sich ihr Teil. Am anderen Morgen sagte mir die eine, sie hieß Susanne. Jakob? Ja, Nachbarin, womit kann ich euch dienen? Jakob, ich möchte, geh mit mir ins Holz und hilf mir ein wenig Reisig zu schneiden. Wir kommen ins Gemeindewäldchen. Der Ort ist abschüssig. Susanne ist müde und legt sich, solange sie ist, mit gespreizten Beinen auf die Erde, die Hände über dem Kopf verschränkt. Ich stehe unterhalb von ihr und schlage mit der Sichel ins Unterholz. Sie zieht ihre Beine an sich und nähert die Fersen ihrem Hintern. Die aufgerichteten Knie machen ihre Röcke sehr kurz. Ich aber ließ beständig meine Hippe sausen, ohne recht zu sehen, wohin ich schlug. Und daher schlug ich oft daneben. Jakob, was tust du da? Susanne, ich tue, was ihr wollt. Und so hat sie dir eine Junggesellenschaft geraubt, die du gar nicht mehr hattest. Das ist wahr, Herr, aber sie merkte den Betrug. Du bist ein Spitzbube, Jakob. Du hast meinen Mann hinters Licht geführt, dass es eine Art hat. Was wollt ihr damit sagen? Nichts, du verstehst mich schon. Täusche mich noch einige Male auf dieselbe Weise und ich will dir verzeihen. Ich band das Reisig zusammen und nahm es auf den Rücken und wir gingen munter nach Hause. Ein paar Tage später kommt die Frau des anderen Spaßmachers, die blonde Margarete, vorbei. Könnt ihr mir nicht helfen? Ich habe ein paar Sack Getreide, die muss ich mahlen lassen. Ihr habt doch einen Esel. Vielleicht kann Jakob das Korn aufladen und zur Mühle bringen. Sehr gern, Frau Nachbarin. Heute Nachmittag bin ich euch zu Diensten. So kommt bestimmt. Ich lade auf, gehe zur Mühle. Nun, das Wasser war niedrig, die Mühle ging langsam, der Müller war betrunken, es wird Abend, bis ich mich mit den Mehlsäcken auf den Heimweg mache. Der Weg führt an ein paar Weidenbüschen vorbei und wen sehe ich da sitzen und warten in der Dämmerung? Frau Margarete. Jakob, da bist du ja endlich. Setz dich her und plaudern wir ein wenig. Gern, Frau Margarete. Aber ihr seid ja so still, ihr sagt ja gar nichts. Ich denke eben an das, was mir mein Mann von dir erzählt hat. Ihr müsst ihm nichts glauben, er ist ein Lästermaul. Er behauptet, du seist noch niemals verliebt gewesen. Das ist allerdings wahr. Was? In deinem Alter solltest du noch nicht wissen, was eine Frau ist? Eine Frau? Wie meint ihr das? Jakob, du bist ein Schuft. Herr, die andere hatte sich nicht täuschen lassen und ich wollte, dass diese sich täuschte. Frau Margarete saß neben mir in der Dämmerung und träumte. Ihre Brust hob sich. Ihre Augen hatten sich geschlossen. Ihr Mund war halb offen. Sie stieß einen tiefen Seufzer aus. Frau Nachbarin, Frau Margarete... Was ist mit euch? Seid ihr ohnmächtig? Ist euch nicht wohl? Es ist nichts, Jakob. Ich weiß nicht, was mich gepackt hat. Das ist ganz plötzlich über mich gekommen. Sie hat gelogen, Jakob. Ja, sie hat gelogen. Ich habe geträumt. Träumt ihr öfter so? Manchmal. Weißt du, dass sich die Leute über dich lustig machen? Das gefällt mir nicht. Warum sorgt ihr nicht dafür, dass es nicht wieder geschieht? Wie soll ich dafür sorgen? Indem er mich lehrt. Was denn? Das, was ich nicht weiß und worüber euer Mann so gelacht hat. Nein. Ich weiß zwar, dass du ein guter Junge bist und es niemandem erzählen würdest, aber ich traue mich nicht. Ich drückte ihr die Hände und sie drückte sie mir ebenfalls. Ich küsste sie auf die Augen und sie küsste mich auf den Mund. Inzwischen war es ganz dunkel geworden. Sie ergriff wieder eine meiner Hände und führte sie... Ich weiß nicht wohin. Tatsache aber ist, dass ich ausrief... Jakob, da ist ja nichts. Da ist ja gar nichts. Du bist ein doppelter Schuft. Tatsache ist, dass sie nur sehr wenig anhatte und ich ebenfalls. Tatsache ist, dass ich immer die Hand dort hatte, wo bei ihr nichts war und dass sie ihre Hand dort hatte, wo es bei mir umgekehrt war. Tatsache ist, dass ich mich unter ihr befand und infolgedessen sie sich auf mir. Tatsache ist, dass ich ihr in keiner Weise half und dass ihr deshalb nichts anderes übrig blieb, als die ganze Mühe auf sich zu nehmen. Tatsache ist, dass sie sich meiner Belehrung mit so großem Eifer hingab, dass ein Augenblick kam, in dem ich glaubte, sie lasse dabei ihr Leben. Tatsache ist, dass ich, ohne zu wissen, was ich sagte, ausrief, ach, Frau Susanne, wie wohl ihr mir tut. Du willst sagen, Frau Margarete. Nein, Tatsache ist, dass ich die beiden Namen verwechselte und dass ich anstatt Frau Margarete zu sagen, Frau Susanne sagte. Tatsache ist, dass ich Frau Margarete gestand, dass Frau Susanne mich eben das, was sie mich eben zu lehren glaubte, bereits vor 3 oder 4 Tagen gelehrt hätte, wenn auch auf etwas andere Weise. Tatsache ist, dass sie zu mir sagte... Was, Susanne? Und nicht ich? Tatsache ist, dass ich ihr antwortete, keine von euch beiden. Tatsache ist, dass sie mich ein wenig ausschalt, während ich mich auf ihr befand und folglich sie sich unter mir und dass sie mir gestand, dass ihr dies viel Vergnügen mache, aber doch nicht so viel wie auf die andere Art. Und schon befand sie sich wieder auf mir und folglich ich mich unter ihr. Tatsache ist, dass, nachdem wir ein Weilchen geruht und stillgeschwiegen hatten, weder sie sich unter mir noch ich mich auf ihr, weder sie sich auf mir noch ich mich unter ihr befand, denn wir lagen beide auf der Seite, sie hatte den Kopf nach vorn geneigt und schmiegte ihren Hintern an mich. Tatsache ist, dass, wenn ich weniger gewusst hätte, Margarete mich alles gelehrt hätte, was man lernen kann. Tatsache ist, dass es uns recht schwer wurde, wieder ins Dorf zurückzukommen. Tatsache ist, dass ich ganz außer Atem bin, dass ich Halsschmerzen vom Reden bekommen habe und dass ich Ihnen die nächsten 14 Tage wahrscheinlich nichts mehr werde erzählen können. Und du hast diese beiden Frauen nicht wiedergesehen? Verzeiht, Herr, mehr als einmal. Alle beide? Alle beide. Sie haben sich nicht überworfen? Im Gegenteil, sie verstanden sich nur allzu gut miteinander und ich tat nichts, um ihre Eintracht zu stören. Ich frage mich schon die ganze Zeit, wie ein verständiger Mann wie Herr Diderot, der sich auf seine Philosophie etwas zugute tut, ein Vergnügen daran finden kann, derart unzüchtige Erzählungen zum Besten zu geben. Erstens, lieber Zuhörer, habe ich das alles nicht erfunden, sondern es hat sich wirklich so zugetragen. Oder zumindest hat Jakob es Wort für Wort so erzählt, und dafür kann ich nichts. Und zweitens, wenn ich, was er seinem Herrn erzählt hat, dir weitererzähle, so fühle ich mich weniger schuldig als der große römische Geschichtsschreiber Sueton, wenn er uns die Ausschweifungen des Kaisers Tiberius überliefert. Sag mir doch, warum runzelst du nicht die Stirn über die Klassiker? Warum bist du so nachsichtig, wenn es sich um Catull und Horaz handelt, um Petronius, Seneca und Voltaire? Muss man denn tot sein, um Gnade vor deinen Augen zu finden? Wenn du nur ein wenig über deine Vorwürfe nachdenkst, dann wirst du bald einsehen, dass sie auf schwachen Beinen stehen. Bist du unschuldig, dann wirst du mir nicht zuhören, oder du wirst nicht verstehen, was ich sage. Bist du verdorben, dann werde ich dir nicht schaden. Jedenfalls, mir scheint es so, als misst du die Handlungen der Menschen mit zweierlei Maß. Aber was Horaz und Voltaire geschrieben haben, das ist Kunst. Na, umso schlimmer. Denn je besser ihre Bücher sind, desto mehr wird man sie lesen. Dagegen dein Jakob ist nichts als ein abgeschmacktes Flickwerk von Begebenheiten, die teils wahr und teils erlogen, ohne Anmut erzählt und so bunt durcheinander gewürfelt sind, dass man kaum weiß, was dabei vorn und was hinten ist. Umso besser. Je kunterbunter mein Roman ist, desto weniger wird man ihm zuhören. Wie du dich auch drehen und wenden magst, immer hast du Unrecht, verehrter Tadler. Ist meine Arbeit gut, so wird sie dir Vergnügen machen. Ist sie schlecht, so wird sie kein Unheil stiften. Ich belustige mich damit, die Torheiten, die du begehst, unter entlehnten Namen zu beschreiben. Deine Torheiten bringen mich zum Lachen. Meine Schilderung macht dich verdrießlich. Lieber Zuhörer, ich finde, um offen zu reden, der Schlimmere von uns beiden bin nicht ich. Und wenn ich kein so höflicher Erzähler wäre, hätte ich beinahe gesagt, du bist ein arger Heuchler. Findet sich in den Unterredungen zwischen Jakob und seinem Herrn eine Lücke, die äußerst beklagenswert ist und von der ich gar nicht weiß, wie ich sie ausfüllen soll. Ich kann mir diesen Mangel nur dadurch erklären, dass Jakob und sein Herr einen Tag, zwei Tage, ja vielleicht eine halbe Woche verbrachten, ohne den Mund aufzutun. Jakob hustete und schneuzte sich, sein Herr schaute auf die Uhr, zog seine Tabaksdose heraus und nahm eine Prise, ohne es zu merken. Und damit brachten die beiden eine halbe Woche zu. Vielleicht war es so, vielleicht auch nicht. Du glaubst mir nicht? Ich glaube, es stand dort oben geschrieben, dass Jakob und sein Herr sich glänzend unterhielten. Dass aber dir, dessen Beruf es wäre, mir davon zu erzählen, nichts mehr einfallen will. Nun gut, wenn dir ein munteres Hirngespinst lieber ist als eine hustende Wahrheit, so will ich Jakob und seinen Herrn dir zuliebe gleich wieder zum Reden bringen. Es scheint mir, Jakob, dass deine Stimme weniger rau klingt. dass dein Husten nachgelassen hat und dass dir das Sprechen wieder leichter fällt. Das scheint Ihnen bloß so, ist aber nicht der Fall. Du kannst also deine Liebesgeschichte nicht fortsetzen? Nein. Was sagst du? Ich sage, dass Sie, Herr, keine Halsschmerzen, keinen Schnupfen und keinen Husten haben und dass es daher an der Zeit wäre, dass Sie mich unterhielten. Wie wäre es, wenn Sie Ihre Liebesgeschichten erzählen würden, statt immer nur auf den meinigen herumzureiten? Und Jakobs Herr schaute nach der Uhr, öffnete seine Tabaksdose, nahm eine Prise und schickte sich an, mit seiner Liebesgeschichte zu beginnen. Ich aber lege keinen Wert darauf, sie zu hören. Deshalb werde ich ihm den Mund stopfen. Und wie soll das zugehen? Ganz einfach. Ich zeige ihm zum Beispiel eine junge Bäuerin im Strohhütchen und mit roten Unterröcken, die zu Fuß oder auf einem Esel daherkommt. Warum könnte diese junge Bäuerin nicht Frau Suzanne oder Frau Margarete sein oder die Wirtin vom großen Hirsch oder die alte Jeanne oder gar ihre Tochter Denise? Ein Romanschreiber würde sich das nicht entgehen lassen. Aber ich mache mir nichts aus Romanen. Meine Absicht ist, wahr zu sein. Und ich habe sie ausgeführt. Und deshalb wird sich auch der alte Offizier, der soeben in einem Einspänner begleitet von einer hübschen Frau auf uns zukommt, sich nicht als Jakobs Hauptmann entpuppen. Aber Jakobs Hauptmann ist doch schon am Anfang dieses Romans gestorben. Glaubst du das? Warst du auf seiner Beerdigung? Nein. Hast du gesehen, wie die Erde auf seinen Sarg fiel? Nein. Er ist also tot oder er lebt noch, ganz wie es mir gefällt. Es hinge nur von mir ab, diesen Einspänner anhalten und zusammen mit dem Hauptmann eine endlose Folge von Ereignissen aussteigen zu lassen. Auf diese Weise würdest du weder Jakobs Liebesgeschichte erfahren, noch die seines Herrn. Aber wie gesagt, ich verschmähe solche billigen Kunstgriffe. Bleiben wir lieber bei der Wahrheit und warten wir ab, bis Jakobs Halsschmerzen vergangen sind. Jakob aber war eben im Begriffe, den Faden seiner Liebesgeschichte wieder aufzunehmen. Ah, er hat ihn wohl verloren. Ja, denn ein Unwetter hatte die beiden Reisenden überfallen und sie gezwungen, von ihrem Wege abzuweichen. Wohin wollten sie denn? Wohin? Ha, lieber Zuhörer, deine Neugier ist recht lästig. Was zum Teufel hättest du davon, wenn ich dir sagte, sie wollten nach Rom oder nach St. Jakob zu Compostela oder nach Saint-Germain? Ah, doch wenn du darauf bestehst, will ich dir sagen, dass sie ihren Weg nach einer ungeheuer großen Burg nahmen, auf deren Stirnseite geschrieben stand, »Ich gehöre niemandem und gehöre jedermann. Du warst schon darin, ehe du hineinkamst, und wirst noch darin sein, wenn du schon wieder hinaus bist.« Gingen sie denn in diese Burg? Nein, denn entweder war die Aufschrift falsch, oder sie waren schon drin, ehe sie hineinkamen. Dann blieben sie nicht dort? Doch. Denn entweder war die Aufschrift falsch oder sie waren noch darin, als sie schon wieder abgereist waren. Das verstehe, wer mag. Was fingen Sie denn in dieser Burg an? Jakob sagte, was dort oben geschrieben stand und sein Herr, was ihm beliebte. Und sie hatten beide recht. Ihr werdet sagen, ich rede einfach drauf los und weil ich nicht wisse, was ich mit meinen beiden Reisenden anfangen solle, so nehme ich meine Zuflucht zur Allegorie. Nun, ich will euch alles zugestehen, was ihr wollt. Ich bedinge mir nur eines aus, dass ihr mich mit allen weiteren Nachfragen über Jakobs und seines Herrn letztes Nachtlager verschont. Sie mögen nun eine große Stadt erreicht und die Nacht bei gefälligen Mädchen zugebracht haben oder bei einem alten Freund eingekehrt sein, der sie auf das Beste bewirtet hat oder bei Bettelmönchen, wo sie um Gottes Lohn schlecht beherbergt und schlecht verpflegt worden sind oder in einem Gasthof, wo man ihnen auf silbernen Schüsseln ein zähes Stück Fleisch reichte und es sehr teuer bezahlen ließ, oder bei einem Dorfpfarrer, der die Hühnerställe seiner Pfarrkinder plünderte, um ihnen ein Frikassee vorzusetzen, oder vielleicht haben sie sich in einer reichen Abtei an vortrefflichen Weinen berauscht, üppig gegessen und sich gehörig den Magen verdorben. Sucht euch aus, was euch am besten gefällt. Thank you. Nur das eine weiß ich ganz genau. Sie waren noch keine 20 Schritte von ihrem Nachtlager fortgeritten, da nahm der Herr eine Prise Tabak und sagte zu seinem Diener Jakob: Nun, Jakob, willst du mir jetzt erzählen, wie es weiterging mit deiner Liebesgeschichte? Ich glaube, daraus kann nichts werden. Erstens ist der Weg, den wir vor uns haben, zu kurz. Zweitens weiß ich nicht, wo ich stehen geblieben bin. Und drittens habe ich eine verteufelte Ahnung, als sollte diese Geschichte nie zu Ende kommen. Kaum werde ich angefangen haben zu erzählen, da wird mir schon wieder eine glückliche oder unglückliche Katastrophe das Wort vom Munde fortnehmen. Desto besser, wenn es eine glückliche Katastrophe ist. Wer kann das wissen? Aber ich will es riskieren. Sagen Sie mir nur, wo ich stehen geblieben war. Du warst bei den Soldaten gelandet. Ich zog in die Schlacht. Eine Kugel traf dich ins Knie. Man pflegte mich eher schlecht als recht. Ein glücklicher Zufall. Brachte mich auf das Schloss des Herrn d'Aiglon. Meines Freundes. Dein Knie war ein wenig besser und die kleine Denise hatte von ihrer Mutter den Auftrag erhalten, dich zu pflegen. Sie hätten nur sehen sollen, wie behutsam und leicht ihre Hand meinen Verband öffnete und wie sie meine Wunde auswusch. Ich saß am Rande ihres Bettes. Sie kniete mit einem Knie auf der Erde und mein Bein ruhte auf ihrem Schenkel. War der Verband erneuert, so ergriff ich ihre beiden Hände und dankte ihr. Ich wusste gar nicht, wie ich ihr meine Dankbarkeit bezeigen sollte. Kein Hausierer durfte sich auf dem Schlosse blicken lassen, ohne dass ich ihm etwas für sie abkaufte. Bald ein Halstuch, bald ein goldenes Kreuzchen, bald ein paar Ellen Musselin. Einmal wusste ich nicht, was ich ihr geben sollte und kaufte ihr Strumpfbänder. Sie waren von Seide, weiß, rot und blau verbrämt und trugen einen Spruch. Am Morgen, ehe sie kam, hängte ich sie über die Stuhllehne, die vor meinem Bett stand. Ach, was für hübsche Strumpfbänder. Sie sind für meine Liebste bestimmt. Haben Sie denn eine Liebste, Herr Jakob? Freilich. Und sie hat mir etwas dafür versprochen, was mich glücklich machen wird, wenn sie Wort hält. Was denn? Dass ich ihr das eine von den Bändern mit eigener Hand umbinden soll. Oh. Mit diesen Worten fasste ich sie beim Arm, zog sie an mein Bett, nahm einen von ihren Füßen, setzte ihn auf den Rand des Bettes, schlug ihre Röcke bis ans Knie zurück, küsste ihr Bein, band ihr das Strumpfband um. Es war kaum geschehen, so trat Jeanne, ihre Mutter, ins Zimmer. Ein ungelegener Besuch. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ihr Blick fiel sogleich auf das zweite Band, das Denise noch in der Hand hielt. Ein schönes Strumpfband. Aber wo ist das andere? An meinem Bein. Nicht wahr, Mutter? Ich muss auch das andere behalten, da ich das eine schon umhabe. Ja, Herr Jakob, da hat Denise recht. Ein Strumpfband kann nicht von dem anderen getrennt werden. So will ich ihr das andere in ihrer Gegenwart umbinden. Nein, nein, das geht nicht an. So muss sie mir alle beide wiedergeben. Das geht noch weniger an. Jakob schwieg, sein Pferd blieb vor einem Brunnen stehen und sein Herr nahm eine Prise Tabak. Jakob, wir wollen hier absteigen und eine Pause machen. Warum? Weil du aller Wahrscheinlichkeit nach jetzt an das Ende deiner Liebesgeschichte gelangt bist. Noch nicht ganz. Ist man einmal bis zum Knie gekommen, so hat man nicht mehr weit. Lieber Herr, Denise hatte einen längeren Schenkel als andere Mädchen. Nicht auf die Folter und erzähle mir, wie es weiterging mit deiner Liebesgeschichte. Zum Teufel mit meiner Liebesgeschichte. Ich merke gerade... Was denn? Ich finde meinen Geldbeutel nicht wieder. Schau in deinen Mantelsack. Ich habe alle meine Taschen umgekehrt. Er ist verschwunden. Mir scheint, ich habe ihn unter dem Kopfkissen meines Bettes liegen lassen. Jetzt, wo du davon sprichst, scheint es auch mir... Wo ist denn meine Uhr? Zum Kuckuck mit deiner endlosen Liebesgeschichte. Ich habe sie am Kamin hängen lassen. Jakob, ich bitte dich, mach dich sofort auf den Weg und bringe sie mir zurück. Jakob ließ sich nicht lange bitten und ritt in langsamem Schritt zurück, denn er übereilte sich niemals. Zurück? Wohin? Zu dem riesengroßen Schloss? Nein, nein. Unter allen den möglichen und unmöglichen Nachtlagern, die ich euch vorhin aufgezählt habe, sucht euch eines aus, das am besten zu diesem Abenteuer passt. Herr und Diener sind also getrennt. Ich weiß nicht, welchem von beiden ich den Vorzug geben und wen ich begleiten soll. Lieber Zuhörer, willst du Jakob folgen, so sieh dich vor. Denn die Suche nach dem Beutel und der Uhr könnte so lange dauern und so verwickelt werden, dass er geraume Zeit nicht zu seinem Herrn und einzigen Vertrauten zurückkehren möchte. Und dann gute Nacht, Jakobs Liebesgeschichte. Willst du ihn aber Uhr und Beutel allein suchen lassen und seinem Herrn Gesellschaft leisten, so wäre das wohl recht artig von dir, aber du würdest im höchsten Grade Langeweile haben. Ich weiß nicht, ob du diese Art von Menschen kennst. Aber Jakobs Herr, wie die meisten Herren, hat wenig Ideen im Kopf. Und sagt er zuweilen etwas Gescheites, so hat er es von einem anderen gehört. Er hat Augen wie du und ich, aber man weiß die meiste Zeit nicht, ob er etwas damit sieht. Er schläft nicht und ist nicht wach. Er lebt so in den Tag hinein. Das ist seine gewöhnliche Verrichtung. Dieser Automat setzte also seinen Weg fort und sah sich von Zeit zu Zeit um, ob Jakob nicht wiederkäme. Doch kein Jakob war zu sehen. Dieser Spitzbube, dieser Galgenvogel, dieser Taugenichts, wo bleibt er denn? Was treibt er? Braucht er so viel Zeit, um einen Beutel und eine Uhr wiederzuholen? Ich will ihn totprügeln, ja gewiss, er soll es mir büßen, der Herumtreiber. Nun suchte er seine Uhr in der Achseltasche, wo sie nicht steckte, und geriet vollends außer Fassung, denn er wusste nicht, was er ohne seine Uhr, ohne seine Tabaksdose und ohne seinen Jakob anfangen sollte. Das waren die drei großen Hebel seines Lebens. Tabak zu nehmen, nachzusehen, wie viel die Uhr sei, und Fragen über Fragen an Jakob zu richten. Nun, verehrte Zuhörer, hast du den Herrn satt? Und möchtest du, dass wir den Diener aufsuchen, da er durchaus nicht wiederkommen will? Der arme Jakob. In dem Augenblick, in dem wir hier von ihm sprechen, beklagte er sich bitterlich und rief: So stand es also dort oben, wo alles verzeichnet ist, was uns geschah, geschieht und geschehen wird, geschrieben, dass ich an ein und demselben Tag für einen Straßenräuber gehalten, beinahe ins Gefängnis gesperrt und beschuldigt werden sollte, ein Mädchen verführt zu haben. Jakob hatte sich mit langsamen Schritten dem Schlosse genähert, ich meine dem Ort ihres letzten Nachtlagers, da begegnete er einem alten Mann mit einem Kasten auf dem Rücken und einem verschlissenen schwarzen Hut auf dem Kopf. Herr Baron, nur ein Augenblickchen. Es war einer jener Hausierer, die man Galanteriewarenkrämer zu nennen pflegt. Ist Ihnen nichts gefällig? Schnallen, Gürtel, Uhrketten, hochfeine Dosen, Ringe, Petschafte und eine Uhr. Oh, Herr Baron, eine schöne goldene Uhr, ziseliert, mit doppeltem Gehäuse, fast neu. Hör, Herr Freund, gerade eine Uhr ist es, was ich suche. Zeig er mir einmal das gute Stück mit dem goldenen Gehäuse. Vielleicht gefällt sie mir. Das sollte mich nicht wundern nehmen, so schön wie sie ist. Erst seit wenigen Stunden ist sie mein. Ich habe sie wohlfeil erhandelt und wohlfeil will ich sie auch wieder weggeben. Ich bin für die kleinen, aber häufigen Gewinne. Und außerdem, sie scheinen mir ein artiger, feiner Herr zu sein und ich will die Uhr eher Ihnen als einem anderen gönnen. Du hast recht, sie ist sehr schön. Außerdem weiß ich, dass sie recht genau geht. Ich nehme sie mit. Schönen Dank, mein Freund. Wie, was soll das heißen, schönen Dank? Das soll heißen, dass ich diese Uhr ganz gut kenne. Sie gehört meinem Herrn und meinem Herrn will ich sie wiederbringen. Ich kenne euren Herrn nicht. Diese Uhr ist mein und ich habe sie gekauft und redlich bezahlt. Er packte Jakob beim Kragen und schickte sich an, sich die Uhr mit Gewalt wiederzuholen. Jakob fasste sein Pferd beim Zügel, ergriff seine Pistole und setzte sie dem Hausierer auf die Brust. Der Krämer fürchtete um sein Leben und ließ Jakob fahren, der auf sein Pferd stieg und in aller Ruhe weiter auf die Stadt zuritt, indem er sich sagte, die Uhr hätten wir wieder, nun wollen wir uns nach unserem Geldbeutel umsehen. Zu Hilfe! Haltet ihn! Mörder, Räuber, Diebe! Der Hausierer machte in aller Eile seinen Kasten zu, nahm ihn auf den Rücken und lief hinter Jakob her. Diebe, Räuber, Mörder, haltet ihn zu Hilfe! Wo, wer? Dort vorn! Schnell, haltet ihn! Wen? Den Reiter, der so gemächlich im Schritt auf das Stadttor zureitet? Ja, der! Ach was, ihr seid nicht gescheit. So seelenruhig reitet doch kein Dieb. Und doch ist es einer. Ihr könnt es mir glauben. Er hat mir mit Gewalt eine goldene Uhr genommen, der Straßenräuber. Ich bin zugrunde gerichtet, wenn ihr mir nicht helft. Sie ist 30 Louisdor unter Brüdern wert. Er geht mit meiner Uhr davon und wenn er seinem Pferd die Sporen gibt, so kriege ich sie in meinem Leben nicht wieder. Eine Belohnung für den unter euch, der ihn einholt. Eine Menge Männer, Weiber und Kinder fing also an, Jakob nachzulaufen. Und der schreiende Hausierer folgte ihnen so hurtig, wie es seine Bürde erlaubte. So langte der ganze Aufzug in der Stadt Conches an. Wo? In Conches? Ja, in Conches. Weißt du nicht, wo das liegt? Es war in dieser Stadt. Denn dort hatten Jakob und sein Herr die Nacht zuvor verbracht. Also nicht in dem großen Schloss mit der sinnreichen Schrift? Nein. Und warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Verzeiht, treuer Zuhörer. Es ist mir erst in diesem Augenblick eingefallen. Einwohner liefen aus ihren Häusern, vereinigten sich mit dem Bauern und dem Hausierer und umringten Jakob, so dass er keinen Schritt weiter konnte. Du Strauchdieb, jetzt haben wir dich. Gib meine Uhr heraus. Du musst sie hergeben und obendrein sollst doch noch gehängt werden. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Aber ich weiß, dass es in dieser Stadt einen Polizeileutnant gibt. Man bringe mich zu ihm und ich will beweisen, dass ich kein Lump bin. Wohl aber, dass dieser Hausierer einer sein könnte. Es ist wahr, ich habe ihm die Uhr abgenommen. Aber sie gehört nicht ihm, sondern meinem Herrn. Mein Herr und ich, wir sind vorgestern Abend hier angekommen und haben bei dem Polizeileutnant, einem alten Freund, logiert. Dass ich euch nicht früher gesagt habe, wer Jakob und seinen Herrn beherbergt hat, bitte ich euch zu entschuldigen. Es liegt nur daran, dass ich's vergessen hatte. Der Haufen folgte Jakob und dem Krämer bis vor das Haus des Polizeileutnants von Conche. Das zusammengelaufene Volk musste draußen bleiben. Jakob und der Hausierer, die einander am Knopfloch festhielten, gingen hinein. Bist du es, mein guter Jakob? Was führt dich ohne deinen Herrn hierher zurück? Die Uhr meines Herrn. Er hatte sie am Kamin hängen lassen und ich habe sie im Kasten dieses Mannes wiedergefunden. Auch komme ich meines Beutels wegen, den ich unter dem Kopfkissen habe liegen lassen und der ebenfalls wieder auftauchen wird, sobald Sie es befehlen. Und sobald es dort oben geschrieben steht. Der Polizeileutnant ließ sogleich seine Bedienten heraufkommen und kaum waren sie erschienen, so zeigte der Hausierer auf einen großen Schlingel, der nicht die beste Miene hatte und erst vor kurzem ins Haus gekommen war. Dieser da hat mir die Uhr verkauft. Und du hast sie ihm abgenommen, obwohl du dir denken konntest, dass sie gestohlen war. Ihr verdient beide, auf die Galeeren zu kommen. Du gibst das Geld heraus, das der Hehler dir gezahlt hat, und ziehst auf der Stelle deine Livree aus. Und du machst, dass du aus dem Lande kommst, so schnell dich deine Füße tragen, und lässt dich hier nicht wieder blicken. Ihr treibt beide ein Handwerk, das Unglück bringt. So, Jakob, und nun zu deinem Geldbeutel. Ich glaube, dass ich ihn habe. Was, Javotte, du hast ihn gestohlen? Nein, gnädiger Herr. Nein? Er hat ihn mir gegeben. Ich soll dir meinen Beutel gegeben haben? Ja. Der Teufel soll mich holen, wenn ich etwas davon weiß. Tja, wenn die Sache so ist. Jakob, wir wollen es gut sein lassen und nicht weiter untersuchen. Was meinen Sie? Ich meine, dass Javotte hübsch und gefällig ist, wie ich sehe. Aber Herr Polizeileutnant, ich schwöre Ihnen... Wie viel war in dem Beutel? Ungefähr 917 Livre. Ah, Javotte. 917 Livre für eine Nacht? Ich wusste nicht, dass du so teuer bist. Das ist zu viel für ihn und zu viel für dich. Gib mir den Beutel. Hier hast du einen Laubtaler... Das ist genug für die Dienste, die du ihm geleistet haben magst. Du bist mehr wert, aber für einen anderen als Jakob. Ich wünsche dir, dass du alle Tage zweimal so viel verdienst, aber außer meinem Hause, verstehst du? Und du, Jakob, mach, dass du wieder auf dein Pferd und zu deinem Herrn kommst. Jakob grüßte den Polizeileutnant und entfernte sich, ohne etwas zu erwidern, aber er dachte sich sein Teil. Die Unverschämte, die Spitzbübin. Es stand also dort oben geschrieben, dass ein anderer bei ihr schlafen und Jakob dafür bezahlen sollte. Tröste dich, Jakob. Sei froh, dass du mit so wenigen Kosten deinen Beutel und die Uhr deines Herrn wiedererlangt hast. Und ich, geneigter Zuhörer, ich mache hier Schluss mit meiner Erzählung, denn ich habe dir von meinen beiden Helden alles gesagt, was ich weiß. Was? Du willst einfach aufhören? Mittendrin aufhören? Das geht nicht an. Das lassen wir uns nicht gefallen, wie? Jakob mit Uhr und Beutel auf der Straße und sein Herr, der irgendwo auf der Straße ihn erwartet. Das ist kein Schluss. Na, muss denn alles einen Schluss haben? Geht die Welt nicht weiter, ohne sich um unsere Geschichten zu kümmern? Und woher weißt du, dass Jakobs Herr ruhig am Wegesrand auf ihn wartet? Vielleicht ist er längst davongeritten. Vielleicht hat er sich in ganz andere Abenteuer verwickelt, von denen wir nichts ahnen. Vielleicht finden die beiden einander nie wieder. Das ist unmöglich. Was sollte Jakob ohne seinen Herrn anfangen? Und gar sein Herr ohne ihn und seine Erzählungen? Das weiß ich nicht. Und Jakobs Liebesgeschichte, mit der du uns so lange zum Narren gehalten hast? Hat Jakob euch nicht 100-mal gesagt, es stehe dort oben geschrieben, dass er seine Liebesgeschichte nie zu Ende bringen solle? Ich sehe allmählich ein, dass er recht hat. Ich sehe aber auch, lieber Zuhörer, dass dir das leid tut. Nun gut, warum nehmt ihr seine Erzählung nicht selber auf, dort, wo ihr stehen geblieben ist, und setzt sie nach eurer Fantasie fort? Sucht Jakob und fragt ihn aus, wenn euch selbst nichts einfällt. Er wird sich gewiss nicht lange bitten lassen und euren Wunsch befriedigen, denn so ganz allein auf der Landstraße wird er sich langweilen und einen Zuhörer brauchen, da ihm sein Herr abhanden gekommen ist. Das geht nicht an. Du hast diesen Roman angefangen und du bist es uns schuldig, ihn zu Ende zu bringen. Nun gut, wie ihr meint. Ich habe eine gewisse Denkschrift in Händen, aus der ich das Fehlende vielleicht ergänzen könnte, aber wozu das? Vielleicht sind diese Memoiren gefälscht. Ich habe Gründe, ihnen nicht ganz zu vertrauen. Kann man sich denn für etwas interessieren, was man nicht für wahr hält? Diese Skrupel sind nur ein Vorwand und ein fadenscheiniger dazu. Willst du, dass wir dir glauben, so musst du weiter lügen. Wie ihr meint. Ich will euch entgegenkommen und über das Weitere eine genaue Untersuchung anstellen, damit ihr ein gerechtes Urteil über die Gespräche Jakobs, des Fatalisten und seines Herrn fällen könnt. Bewusste Handschrift durchgelesen. Sie besteht aus drei Abschnitten und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass der erste eine untergeschobene Fälschung ist, die ich nicht überliefern will. Der zweite ist von zweifelhafter Echtheit, aber da ihr unbedingt den Fortgang von Jakobs Liebesgeschichte hören wollt, so mögt ihr selber urteilen, was davon zu halten ist. Eines Tages kam Denise in aller Frühe, um Jakob zu verbinden. Alles schlief noch im Schlosse. Sie erkundigte sich nach Jakobs Befinden. Er erwiderte, er habe kein Auge zugetan, denn er leide unter einem heftigen Jucken an seinem Knie. Denise erbot sich, Linderung zu schaffen. Jakob streckte sein Bein aus dem Bett und Denise fing an, mit einem Stück Flanell unterhalb der Wunde, anfangs mit einem Finger, dann mit zweien, dann mit dreien, dann mit vieren, endlich mit der ganzen Hand zu reiben. Dann legte sie den Finger und schließlich die ganze Hand auf die Wunde selber und stillte das Jucken. Nur war es damit noch nicht getan, dass sie Jakob unterhalb des Knies und auf dem Knie frottiert hatte, denn das Jucken ließ sich oberhalb nur umso heftiger spüren. Denise nahm also ihr Flanell und fing an, oberhalb des Knies ziemlich stark zu reiben. Anfangs mit einem Finger, dann mit zweien, dreien, vieren und zuletzt mit der ganzen Hand. Die Leidenschaft Jakobs, der kein Auge von ihr ließ, stieg zu einem solchen Grade, dass er ihr nicht länger widerstehen konnte, stürmisch Denisens Hand ergriff und sie... So zweifelhaft soll die Geschichte also ausgehen? Ich hätte Denise für standhafter gehalten. Und wer behauptet das Gegenteil? Jakob ergriff ihre Hand und küsste sie, das ist alles. Ihr seid es, der eine ausschweifende Fantasie hat und etwas heraushört, was der Text mit keinem Worte sagt. Gut, er küsste also bloß ihre Hand. Ja, Jakob hatte zu viel Verstand, um ein Mädchen zu verführen, das er heiraten wollte, und sich so ein Misstrauen zu bereiten, das ihn vielleicht nie mehr verlassen hätte. Aber hat er nicht schon längst alles Mögliche versucht, um ihre Gunst zu erlangen? Vielleicht wollte er sie damals noch nicht zu seiner Frau machen. Der letzte Abschnitt aus meinem Manuskript ist unzweifelhaft echt. Und woraus wollt ihr das schließen? Weil ich ihn selber geschrieben habe. So. Wir haben Jakobs Herrn verlassen, wie er auf die Rückkehr seines Dieners wartete. Vor Langeweile wäre er schier eingenickt. Sein Pferd setzte sich von ganz allein in Bewegung und nach einigen Irrwegen führte es ihn zu dem Schloss seines Freundes Deglan, wo es ein großes Wiedersehen gab. Nur eines fehlte ihm zu seiner Zufriedenheit, nämlich sein Diener, der ihm so unentbehrlich war wie seine Uhr. Jedes Mal, wenn er in die Tasche fasste, um zu sehen, wie spät es war, fand er dort das Gesuchte nicht wieder. Und jedes Mal rief er seufzend aus: Armer Jakob, was ist aus dir geworden? Der arme Jakob, was mag aus ihm geworden sein? Vielleicht schmachtete er an Händen und Füßen gefesselt in der Tiefe eines düsteren Kerkers. Vielleicht war er unter die Räuber gefallen. Vielleicht litt er Hunger und Durst. Es könnte freilich auch sein, dass er sich sehr lustige Tage machte und sich auf Tanzböden und Gelagen herumtrieb. Genug. Eines Abends, man wollte eben das große Tor schließen und die Kerzen auslöschen, vernahm man das Wiehern eines Pferdes vor dem Schloss. Bist du es, lieber Jakob? Sind Sie es, lieber Herr? Hast du meine Uhr mitgebracht? Ja. Und deinen Beutel? Ja. Du bist sehr lange ausgeblieben. Nicht zu lange für das, was ich unterdessen getan habe. Hören Sie mir nur recht aufmerksam zu. Ich bin hingeritten, habe mich herumgebalgt und alle Bauern auf dem Feld, alle Einwohner der Stadt in Aufruhr gebracht. Ich bin für einen Straßenräuber gehalten und vor den Richter geführt worden, habe zwei Verhöre ausgestanden, bin beinahe Ursache dafür geworden, dass zwei Menschen gehängt worden wären, habe einen Bedienten aus dem Hause jagen lassen und eine Magd um ihren Dienst gebracht. Ich bin überführt worden, bei einem Geschöpf geschlafen zu haben, das ich nie mit Augen gesehen hatte und doch bezahlte, und bin auf mancherlei Wegen und Umwegen wieder zu Ihnen zurückgekommen. Sind Sie's? Und Denise? Wo ist Denise? Sind Sie's, Herr Jakob? Wie viele Tränen haben Sie mich nicht gekostet? Gläser her, Wein her, geschwind, geschwind. Hier gibt es eine Verlobung zu feiern. Einige Tage darauf starb der alte Hausvogt des Schlosses. Jakob bekam seine Stelle. Einen Monat später wurde die Hochzeit gefeiert. Jetzt ist Jakob wohl beschäftigt, mit seiner Denise, dem Zeno und dem Spinoza Jünger zu zeugen. Deglan liebt ihn, sein Herr hält ihn in Ehren, seine Frau betet ihn an. Denn so stand es dort oben geschrieben. Jacques le Fataliste et son Maître, Jakob und sein Herr. Ein Radioroman in 3 Folgen von Denis Diderot. Für den Funk eingerichtet von Hans Magnus Enzensberger. Folge 3. Es sprachen Erzähler Stefan Wigger, Hörer Klaus Herm, Jakob Otto Sander, sein Herr Lothar Blumhagen. In weiteren Rollen Christian Brückner, Christa Lorenz, Erik Fessen, Hans-Werner Bussinger, Wolfgang Kondros, Otto Czarski, Klaus Miedl, Marion Klippert, Margot Leonard, Ilse Neubauer. Musik Helge Jörns und das Amati Ensemble. Regieassistenz Stefan Dutt, Schnitt Rosel Wack, Ton Ernst Becker, Regie Manfred Marchfelder.